Das Krähennest. Transparenz für die Ohren. Guten Abend erstmal zu unserem Podcast, zu den Anträgen für den Bundesparteitag in Bochum. Ich habe an dieser Stelle hier im Kanal den Selmer, der den unter anderem den Antrag 584 eingebracht hat zum Thema Schulpflicht. Guten Abend erstmal an Radbert. Hallo. Hallo. Radbert, Schulpflicht ist ja bei den Piraten immer ein sehr heißes Eisen. Vielleicht beschreibst du mal, wie du und warum und welche Intention du hattest, den Antrag einzustellen. Der Antrag ist quasi exakt aus dem Wahlprogramm des Landesverbands Nordrhein-Westfalen zur Landtagswahl im März entnommen, oder im Mai vielmehr. Er entspricht also in weiten Teilen auch beim Anfang der Begründung exakt dem Wahlprogramm, mit dem wir hier in die Landtagswahl gezogen sind. Das stammte also vom Arbeitskreis Bildungspolitik Nordrhein-Westfalen. Diese Position, dass wir die Schulpflicht klar begrüßen, weil wir in Schule wesentlich mehr sehen als einen Ort der Vermittlung von Wissen und Fertigkeiten. Und um diese Position bundesweit zu mobilisieren und zu vertreten und auch auf Bundesebene eine sachorientierte Diskussion der Schulpolitik zu ermöglichen, hatte ich im Sommer eine entsprechende Liquid Feedback Initiative gestartet. Dabei wurde dieser Antrag mit fast 75% der Stimmen angenommen. Trotzdem hatte ich eigentlich nicht vor, den als Einzelteilnehmer jetzt beim Bundesparteitag zur Abstimmung zu stellen. Allerdings hat der Arbeitskreis Bildungspolitik Nordrhein-Westfalen in der Zwischenzeit einen Antrag verfasst, mit dem ich sehr, sehr große Bauchschmerzen habe, weil ich den als widersprüchlich und suboptimal formuliert empfinde. Und weiterhin stand zu befürchten, dass es beim Bundesparteitag Anträge geben wird, die sich noch kritischer mit der Schulpflicht auseinandersetzen. Ich hatte eigentlich als optimale Strategie es gesehen, zu versuchen, mit den Bildungspiraten aus den verschiedenen Landesverbänden eine Art Konsens zu erzielen, dass man das Thema Schulpflicht überhaupt komplett ausklammert für den kommenden Wahlkampf und sich mit allen auf die Bühne stellt und darauf verständigt, einen Lehrantrag zu pushen, sei es den von KW oder von mir. Und habe diesen Antrag dann quasi jetzt nur als Backup eingereicht für den Fall, dass wir ansonsten keine Option pro Schulpflicht gehabt hätten. Okay. Ja, ich denke, du sprichst sicherlich die Diskussion an, die die Berliner Piraten damit hatten, als sie vor circa 5 Wochen, glaube ich, war das 6 Wochen, auf ihrem Parteitag entschieden haben, dass sie eher für eine Bildungspflicht sind, also für eine Pflicht, wo die Überprüfung der Bildungsziele nicht unbedingt in der Schule stattfinden muss, sondern diese Überprüfung à la des französischen Modells, in Frankreich wird das so gehandhabt, dann vielleicht zu Hause oder in kleinen Lerngruppen stattfinden kann. War das jetzt die Reaktion auf die Berliner Aktion? Ja, ich gehe in der Begründung auf das Berliner Positionspapier ein, das ein paar Wochen vorher auch durchs Liquid gegangen ist, ne? Und das Konzept, das ich dem entnommen habe, das wirkt auf mich nicht schlüssig, denn letztlich hat das auch nicht auf mich den Anschein, als ob die Schulpflicht irgendwie tatsächlich aufheben wollen, sondern als ob sie da, wie ich auch in der Begründung ausführlich dargelegt habe, einfach ein alternatives Schul- oder zumindest Prüfungssystem skizzieren. Ne? Sie heben an jeder denkbaren Stelle die Vorzüge des existierenden Schulsystems hervor. Sie fordern eine permanente Durchlässigkeit auf jeder Stufe, sodass wer immer sich für was für Alternativen auch immer entscheidet, permanent wieder zurückwechseln könnte. Und die Eigenschaften, die sie für dieses System fordern, die könnte jeder Bildungspolitiker, wirklich jeder Couleur, CDU, Linke etc. nahtlos unterschreiben. Und von daher wirkte das auf mich unschlüssig. Ich wusste nicht dann, wozu man das überhaupt braucht. Gut, jetzt sind ja die größte Angst der aktiven Bildungspiraten sind ja die Unschooler und Homeschooler, die wir bei den Piraten auch haben. Jetzt ist ja kein Antrag der Homeschooler oder Unschooler eingereicht worden. Es gibt vielleicht noch eine zweite Parteitag in Süddeutschland, wo eventuell auch nochmal programmatisch gearbeitet werden kann, aber diesmal steht nichts drin. Wie rechnest du denn deine Chancen jetzt aus? Es gibt ja ein paar Homeschooler, ein paar Unschooler, diesen Antrag mit einer Zweidrittelmehrheit vielleicht durchzubekommen. Kann ich ganz schwer einschätzen. Im Liquid, wie gesagt, hatte ich eine Dreiviertelmehrheit dafür. Aber ich kann absolut nicht beurteilen, wie viele von den Leuten, die da abgestimmt haben, jetzt auch zum Parteitag kommen. Ich hatte da jeden Landesverband einzeln quasi angeschrieben, auf deren Mailinglisten für Bildung, beziehungsweise in deren allgemeinen Mailinglisten. Und hatte da eine entsprechend, denke ich, ganz gute Beteiligung von etwa 700 Leuten. Oder zumindest 700 Stimmen. Wie viel davon Delegationen waren, habe ich nicht geprüft. Aber es waren einige mit sehr hohen Delegationen dabei, wie der Rotip oder auch die Marina Weißband. Ja, und wie viele von denen in Dortmund sind, kann ich nicht beurteilen. Wie gut die Berliner vernetzt sind, kann ich auch nicht beurteilen. Mein Ziel wäre es nach wie vor zu versuchen, bis zum Bundesparteitag eine Koalition für einen von diesen Lehranträgen zusammenzubekommen. Ja, die Zeit ist ja knapp. Sind ja nur noch knapp, sage ich mal, 2 Wochen, wo man arbeiten kann. Oder 2 Wochen und 3-4 Tage. Also dann wird es ja schon vorher etwas knapp, wenn die meisten vielleicht schon Freitag anreisen. Ja, ich denke, das ist sehr schwierig, vermutlich überhaupt eine Mehrheit für einen der Anträge zu bekommen, weil dieses Thema halt so ein heißes Eisen für die Piraten ist. Deshalb gehe ich persönlich jetzt einfach mal davon aus, dass wir für keinen dieser Anträge die nötige 66% bekommen. Wie geht's denn weiter mit der Schulpflicht dann? Ja, ist die Frage. Also ich denke, wie ich das auch in meinem eigenen Lehrantrag formuliert habe, ist die Problematik in der Gesellschaft, in der deutschen Gesellschaft lange nicht so heiß wie bei den Piraten. Nur bei den Piraten sammeln sich halt zahlreiche Leute, die mit dem bestehenden Schulsystem einerseits unzufrieden sind, aber auf der anderen Seite nicht reformieren wollen, aus irgendwelchen Gründen, das offensichtlich als aussichtslos ansehen und stattdessen sich von den Piraten eine politische Möglichkeit erhoffen, einfach aus der Schule rausbleiben zu können, irgendwelche alternativen Bildungsmodelle einführen zu können. Wir sind ja offen für alles, ne? Man kann bei uns alles diskutieren, auch wenn wir letztlich nicht alles beschließen. Von daher kann ich das gut verstehen. Auf der anderen Seite ist diese Diskussion lähmend. Und ich denke, das vordringliche Ziel muss jetzt erstmal sein, auf dem Bundesparteitag, wenn es irgendwie geht, zeitfressende Diskussionen zu vermeiden. Denn wir werden das Problem da nicht lösen. Da bin ich ganz bei der KW. Von daher wäre es aus meiner Sicht, wie gesagt, das Optimum, wenn wir es hinkriegen, uns damit ein paar führenden Bildungspiraten aus allen möglichen Landesverbänden, vielleicht auch aus Berlin hinzustellen und zu sagen, bitte Leute, vertagt diese Diskussion. Wir müssen hier andere Entscheidungen vielleicht dringender diskutieren. Das ist für die Bildungspolitik nicht so entscheidend. Für andere Politikfelder auch nicht. Andere Politikfelder sind noch gar nicht programmatisch vertreten und werden ganz stiefmütterlich behandelt, obwohl die auch sehr entscheidend sind. Ich sag mal als Beispiel AG Landwirtschaft. Und die brauchen viel dringender abgestimmte Programmanträge, damit sie überhaupt politisch aktiv werden können. Ja, okay, also wie gesagt, die Hürde bei den Piraten mit den 66% finde ich persönlich auch recht hoch. Das ist auch gut so, funktioniert aber nur dann, wenn sich wahrscheinlich alle einig sind und sozusagen hinter einem Antrag versammeln. Da hast du jetzt ja noch ein paar Tage Zeit, eine nötige Koalition zu finden, um halt den Antrag eventuell, hattest du jetzt noch, ich weiß es gar nicht, hattest du noch einen Lehrantrag zusätzlich reingestellt? Ja. Okay, also da gibt's ja genau. Da ist das die Nummer 588. Das ist quasi, geht in die gleiche Intention wie der 618 von der KW. Allerdings hat die es nicht ausformuliert und ich habe das nicht verstanden, wieso man nicht einfach dann direkt hinschreiben kann, was man gerne erreichen möchte. Ja, also aus der Erfahrung kann man jetzt sagen, jetzt für die, die mit den Anträgen nichts zu tun hatten, die Zeit war natürlich knapp und es war schon ein bisschen hin und her. Man wollte vielleicht nicht einzeln oder alleine an den Anträgen schreiben, hat sich vielleicht noch Hilfe, Unterstützung gesucht. Das war auch aufgrund von Krankheiten zum Teil, waren wir gerade diese Woche davor, weiß ich, ziemlich nach hinten geworfen. Und das war nicht nur Kaver, sondern auch alle anderen. Ja, gut, wir haben unsere 10 Minuten erreicht. Ich danke dir erstmal für diesen Überblick zu deinem Antrag. Wünsche dir natürlich jetzt für die nächsten 14 Tage viel Erfolg, die Allianz zu finden, um vielleicht doch wirklich die 66% zu bekommen.